Seid gerade so schön aufnahmebereit. Gönne mal den drei Herren mal eine Pause. Der Josef und ich, wir machen dann halt weiter. Mariechen saß weinend im Garten. Im Grase, da schlummert ihr Kind. Das Kind war ein süßes Mongölchen. Mit Buckel und vollkommen blind. Mariechen mit sanftem Gemüte drückt zärtlich das Hälschen ihm zu. Sie bettet es in eine Tüte für Müll und zur ewigen Ruhe. Die Tat lässt sich nicht lang verschweigen. Mariechen muss vor Gericht. Die Boulevardzeitungen schreiben, der Stammtisch aufs Hängen erpicht, bezeichnet Mariechen als Luder, weil sie erst 13 war, als sie ihren Sohn und Bruder mit großen Schmerzen gebar. Die Frag nach des Kindes Vater, die bisher nie geklärt, beantwortet ein Psychiater, als man Mariechen verhört. Es war ihr eigener Papa, der sie mit 9 schon nahm. Immer wenn ihre Mama die Monatsblutung bekam, man hat ihm zugute gehalten, wie es der Richter sah, dass psychisch er gespalten, wenn der Inzest geschah. Mariechen kriegt lebenslänglich, ein Jahr auf Bewährung der Wicht. Justitia ist männlich, Mariechen ist es nicht. Mariechen kriegt lebenslänglich, ein Jahr auf Bewährung der Wicht. Justitia ist männlich, Mariechen ist es nicht. So, danke. Na, das könnt ihr gut träumen. Beschwerden sind an den Justizminister Kinkel einzureichen. Je mehr, desto besser. Danke, ich glaub's ja, aber Ende, Moment, Molke. Ich muss mich erstmal einen Riesenstab braten.